Bitişen. Guten Abend. Mein Name ist Ustuoları. Ich bin Arsene aus dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ist das okay für Sie? Ja. Okay. Ja, ist okay. Aha. Wie heißen Sie? Ich heiße Angelika Panhorst. Bitte Ihren Namen, Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren. Buchstabieren, okay. Angelika schreibt sich A-N-G-E-L-I-K-A. Ja. Mhm. Angelika. Ja. Und Nachname Panhorst mit A N N H O R S T Panhorst. Frau Panhorst. Ja. Ja. Wie alt sind Sie? 4. Wie bitte? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Ich bin 54 Jahre. Okay. Wann sind Sie genau geboren? Am 28.10.1968. 1968, ja. Wie groß sind Sie? 1,71 Meter. 71. Wie schwer sind Sie, Frau Panhorst? 63 Kilo. 63, gut. Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Was für Beschwerde haben Sie? Ich habe in den letzten Tagen bei kleiner Belastung habe ich schnell so einen Druck im Oberbauch, auch einen ganz schnellen Puls. Und dann muss ich erstmal pausieren. Dann, ich kann mich dann nicht weiter bewegen, Treppen steigen oder so etwas. Oder wenn ich einen leichten Berg hochgehe. Und wenn ich dann pausiere, wird es langsam besser. Aber ich muss anhalten. Okay. Beim leichten Belastung bekommen Sie ein Druckgefühl im Oberbauch. Ja, Druckgefühl im Oberbauch und ich habe den Eindruck, dann schlägt mein Herz auch ziemlich schnell. Okay. Haben Sie auch Atemprobleme? Ja, ein Stück weit kann ich dann auch nicht so gut Luft kriegen. Das stimmt. Ja. Okay. Seit wann haben Sie diese Probleme? Also, das ist jetzt so schlimm geworden seit 3 Tagen. Und aber wenn ich so erinnere, ist das schon seit 3 Monaten so, aber nicht so schlimm. Okay. So seit 3 Monaten, wenn ich anstrenge, dann bekomme ich schlechte Luft und ich habe diesen Druck im Bauch. Ja. Mhm. Okay. Frau Panhorst, haben Sie diese Beschwerde dauerhaft oder sind Sie anfallsartig? Also wenn ich dann mich ausruhe und nichts tue, dann habe ich keine Beschwerden. Keine Beschwerden. Bald ich mache sonst auch etwas Sport, ich jogge und ich schwimme. Mhm. Aber das mache ich letzten Tag nicht mehr, weil ich das schaffe. Okay. Momentan, haben Sie momentan irgendwelche Beschwerden? Wenn ich jetzt hier so ruhig sitze, nicht. Noch nicht. Okay. Frau Panhorst, könnten Sie bitte etwas von dieser Druckgefühl berichten? Wie stark ist es, wobei auf einer Schmerzskala, wobei ein sehr leicht, aber sehr, sehr stark ist. Also wenn der Schmerz, dieser Druck so da ist, dann würde ich sagen 6 bis 7. 6 bis 7, okay. Ja, haben Sie geschwollene Beine? Nein, habe ich noch nie gehabt. Okay. Keine. Haben Sie Hautveränderung bemerkt? Nein, auf der Haut habe ich nein, habe ich keine Hautveränderung. Okay. Haben Sie Übelkeit oder leiden Sie noch Durchfall? Nein, da ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung, okay. Haben Sie schon einmal erbrochen? Jetzt in den letzten Tagen? Ja. Nein, nein. Keine. Ist Ihnen schwindelig? Also wenn ich diese Beschwerden so habe, wenn ich mich bewege und dieser schnelle Puls so ist, dann habe ich auch manchmal etwas Schwindelgefühl, ja. Aber jetzt zur Zeit nicht. Okay. Okay. Während dieser Beschwerde fühlen Sie sich auch schwach? Oder haben Sie Nachtschweiß, Kälteschweiß bemerkt? Nein, normal nicht. Aber wenn ich diese Belastung mache und ich dann plötzlich diesen Druck kriege und diesen schnellen Puls, dann fühle ich mich schon nicht so leistungsfähig. Da muss ich ja pausieren, sonst kann ich nicht weitermachen. Okay, das verstehe. Okay. Wie viel Treppe können Sie zum Beispiel ohne Beschwerde steigen? Ach, zurzeit so vielleicht 2 Stockwerke, 1 bis 2 Stockwerke. Früher war das kein Problem, aber jetzt 1 bis 2 Stockwerke, da muss ich pausieren. Okay. Panorst, schlafen Sie gut? Normal schlafe ich gut, ja. Brauchen Sie mehr Kissen zum Schlafen? Nur ein Kissen. Mindestens nur ein Kissen, okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, habe ich noch nicht gehabt. Nein. Haben Sie Probleme auch beim Stuhlgang? Sie haben keinen Durchfall, aber Verstopfung? Haben Sie Verstopfung? Probleme? Nein, habe ich nicht. Da ist alles in Ordnung. Da bin ich sehr zufrieden. Okay, ganz gut. In Bezug auf dieser Druckgefühl im Oberbauch, rechts oder links Seite, ist es linksseitig oder rechtsseitig? Er ist ziemlich in der Mitte, so unter dem Brustbein, also in der Mitte, unter dem Brustbein. Mhm. Also okay. In der Mitte. Haben Sie auch enge Gefühl? Im Bauch oder wo meinen Sie? Hinter dem Brustbein. Ja, das ist so, ich kann es nicht so genau beschreiben. Es ist ein Druck und vielleicht ist es auch etwas enge Gefühl. Ja, kann sein. Ja. Okay, ich verstehe. Okay, gut. Mhm. Haben Sie Konzentrationsprobleme, Frau Panost? Nein. Keine. Das habe ich nicht, nein. Ganz gut, ja. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen, Frau Panos? Ja, ich nehme seit meiner Jugend nehme ich ein Schilddrüsenmedikament. Mhm. Was nehmen Sie? Schilddrüsenunterfunktion, das Mittel. Und das wird auch regelmäßig kontrolliert. Einmal im Jahr gehe ich zur Kontrolle. Okay, ich habe akustisch nicht verstanden. Nehmen Sie Eltroxid? Eutyrox. Eutyrox, ja. Könnten Sie die Dosis wiederholen? Da steht drauf 50. Eutyrox 50 nehme ich morgens eine Tablette. Gut, okay. Ja, leiden Sie an weiteren Vorerkrankungen, Frau Panos? Ja, ich habe noch etwas Heuschnupfen im Frühjahr, so gegen Birkenpollen und Haselnuss. Und manchmal brauche ich dann auch, wenn es stark ist, brauche ich, bevor ich jogge, brauche ich einen Spray. Dann nehme ich einen Asthma-Spray. Aber nur, das ist nicht oft. Vielleicht 3-4 Mal im Frühjahr. Okay. Ja. Nehmen Sie noch weitere Medikamente? Nein. Außer dieses Spray und Nein, keine weiteren Medikamente. Ist dieses Spray Spiriva oder wissen Sie den Namen? Den Name? Von dem Spray Salbutamol. Salbutamol. Ja, Frau Panol, bisher haben Sie operiert? Wurden Sie operiert? Ich bin am Blinddarm operiert worden, da war ich 15 Jahre alt. Okay. Ja, ich würde gerne jetzt etwas über Ihre Lebensgewohnheit wissen. Rauchen Sie? Nein, ich habe noch nie geraucht. Nicht ganz Nein. gut. Mhm. Trinken Sie Alkohol gelegentlich oder regelmäßig? Ja, aber nicht regelmäßig. Ich trinke so am Wochenende mal, wenn wir vielleicht Gäste haben, trinke ich maximal 2 Glas Wein. 2 Glas Wein, okay. Aber nicht mehr. Mhm. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine reine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit den Drogen? Nein, habe ich nicht. Nein. Ganz gut, ja. Frau Panhorst, haben Sie auch in Bezug auf aktuelle Beschwerde, haben Sie auch Palpitation, Herzklopfen? Ich habe die Frage nicht verstanden. Okay, haben Sie Herzklopfen neben dem Herzrasen? Herzklopfen. Ja, ich habe gesagt, wenn ich mich jetzt in letzter Zeit anstrenge, dann bekomme ich diesen Druck im Bauch und bekomme auch einen schnellen Puls. Okay. Dann so okay. Wie Herzrasen oder ja, das geht sehr schnell, das Herz. Sehr schnell, okay. Ja, ich würde gerne auch etwas über Ihre Familiengeschichte fragen. Ja. Leben Ihre Eltern noch? Ihre Vater? Ja, der Vater ist 81 Jahre alt. Der hatte 2 Herzinfarkte und hat hohen Blutdruck. Und die Mutter, die ist 80 Jahre alt und hat eine schwere Hüftarthrose. Wurde sie operiert deswegen? Nein, sie wollte sich nicht operieren lassen. Sie hat auch etwas Alterszucker, aber das ist wohl alles ganz gut, nicht so schlimm. Ganz gut, ja. Mhm. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, der ist 56 Jahre alt. Der hatte vor einem Jahr eine Operation an den Herzkranzgefäßen. Ja, der Bruder. Eine Operation an den Herzkranzgefäßen. Katheter, okay. Nein, kein Herz, ja, Katheter auch, aber er ist dann operiert worden. Er hat dann Bypass gekriegt. Bypass, okay. Okay. Ist er momentan gesund, aber ja, nach der Operation hat sie ja, es geht ihm gut, ja. Ich habe da noch eine Schwester, die ist 52 Jahre alt und die hat erhöhte Blutfette. Ja. Ja. Okay. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, aber keine Kinder. Sie haben keine Kinder. Leben Sie nur mit Ihrem Mann? Ja. Okay. Was machen Sie beruflich, Frau Panos? Ich bin Busfahrerin. Busfahrerin. Ja. Haben Sie momentan wegen dieser Beschwerden Probleme mit der Arbeit? Ich habe Sie nicht verstanden. Probleme wo? Mit der Arbeit wegen aktueller Beschwerden. Ja, also es ist jetzt momentan ja so, arbeiten Sie. Ich meine, arbeiten Sie momentan. Ja, es ist in den letzten 3 Tagen schlimmer geworden. Und deswegen, ich habe gestern auch gearbeitet. Das war nicht so gut. Deswegen komme ich ja heute zu Ihnen, um mich untersuchen zu lassen, was okay. los ist. Sie haben gut gemacht, so zu kommen. Ja. Machen Sie Sport regelmäßig oder gelegentlich, Frau Panos? Ich dachte schon mal, ich jogge und ich schwimme auch. Aber das mache ich in den letzten 3 Monaten, habe ich gemerkt, und jetzt in dem Zustand, wie ich jetzt in den letzten 3 Tagen war, kann ich nicht joggen und kann ich auch nicht schwimmen. Das geht nicht. Okay, ich verstehe. Sind Sie vollständig geimpft gegen Corona, auch gegen Kinderkrankheiten? Ja, ich gehe regelmäßig eigentlich sonst zu den Untersuchungen und sind auch beim Betriebsarzt, der hat das kontrolliert, das ist alles in Ordnung, und Corona habe ich 3 Impfungen und ja. Ganz gut, ja. Waren Sie in letzter Zeit in den letzten 6 Monaten im Ausland? Nein. Okay. Hüsten Sie, Frau Panos? Husten? Haben Sie, Nein, ich habe keinen Husten. Ich brauche ja nicht. Und wenn ich mal im Frühjahr Heuschnupfen habe und etwas Reiz auf der Lunge habe und den Spray brauche, dann habe ich manchmal Husten. Das ist nur im Frühjahr. Okay, ich verstehe. Okay. Frau Panos, möchten Sie etwas hinzufügen? Ich habe alle wichtigen Fragen Ihnen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder etwas ich fragen? Ich möchte gerne wissen, was ich habe. Ja, Frau Panhor, bisher haben wir nur unsere Anamnese-Gespräch beendet. Und dazu etwas mehr sagen, brauche ich noch ein paar Untersuchungen. Okay. Ich werde erst körperlich untersuchen, dann ein paar Blut abnehmen und ich muss ihre Herz sehen. Aber ich vermute natürlich eine Krankheit, das kann eine Herzprobleme das kann ein Herzproblem sein, Herzschwäche oder. Aber wie gesagt, muss ich ein paar Untersuchungen durchführen bei Ihnen. Okay. Gut, das können wir so machen. Okay. Dann brauchen Sie etwas Zeit zum Zusammenschreiben oder wollen wir gleich starten? Nein, haben Kollegen andere Fragen? Ich habe einige Fragen. Ja. Haben Sie diese Schmerzen schon einmal im Ruhezustand erlebt? Im Ruhezustand? Ja. Nein, im Ruhezustand nicht. Immer nur, wenn ich mich. bewegen, Treppensteige, so, oder Sport machen. Okay. Wenn Sie Schmerzen bekommen, geschieht noch etwas zur selben Zeit, zum Beispiel, Sie haben gesagt, Luftnot und Herzrasen. Noch ja, ich hab den Eindruck, dass der Puls sehr schnell geht, dann und etwas Luftnot, auch ein bisschen Schwindel und dieser Druck im Bauch, im Oberbauch, so hinterm unteren Brustbein. So. Okay. Wie lange hält eine solche Schmerzattacke an? Wo es in den Magen geht, habe ich den Eindruck. Okay. Wie lange hält eine solche Schmerzattacke an? Ja, wenn ich dann aufhöre, mich zu belasten, dann braucht das 3 bis 4, 5 Minuten und dann ist es vorbei. Okay. Ja. Strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Nein. Nein. Haben Sie Schluckbeschwerden? Haben Sie was? Ich habe es nicht verstanden. Schluckbeschwerden. Nein, keine Schluckbeschwerden. Haben Sie öfter Sodbrennen oder Säures aufstoßen? Nein. Okay. Ja, darf ich beginnen? Gerne, von mir aus gerne. Guten Abend, Oberärztin. Herr Oberärztin, Oberarzt, ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde ihn Ihnen vorstellen. Ja. Hätten Sie dafür Zeit? Bitte. Okay, es handelt sich um Angelika Bonhorst. Sie ist 54 Jahre alt, 1,71 Meter groß, 63 Kilogramm schwer. Sie kam heute wegen seit 3 Monaten Beschwerden, Angina Pectoris, zu uns. Ihre Beschwerden würden in letzter Zeit schlimmer werden, besonders in letzten 3 Tagen. Begleitet sind diese Beschwerden, Angina Pectoris, von Palpitation, Tachykardie, Vertigo. Vertigo. Sie können auch eine Pause nur 1 oder 3 Stufe steigen. Dann braucht sie eine Pause zu machen. Okay. Zu machen. 1 oder 2 Stufe, ja, okay. Sie beschrieb diese Druckgefühl auf einer Schmerzskala bei 6 oder 7 von 10. Okay. Ja, und sie klagt auch über Dyspnoe während dieser Beschwerde. Ja. Dann die Frage nach weiteren Beschwerden wie geschwollene Beine und Hautveränderung, Hautfarbveränderung. Dysurie, Nikturie, Nausea, Emesis wurde verneint. An Vorerkrankungen leidet sie an Hypothyreose. Deswegen nimmt sie Ötrox 40 Mikrogramm nur morgens. Ötrox 50 Mikrogramm, ja. Mikrogramm, ja. Und sie leidet auch an Heuschnupfen, Allergie. Nussallergie, auch Birkenpollenallergie. Polynosis gegen Birken- und Haselnusspollen. Ja. Okay. Gegen Birken- und Haselnuss. Die sich durch Dyspnoe äußere. Deswegen nimmt sie bei Bedarf Salbutamol-Spray. Ja. Ja, und sie wurde... Sie nimmt bei Bedarf fakultativ Salbutamol-Spray vor dem Sport, aber selten, ne? Regelmäßig. Ja, nicht regelmäßig. Sie wurde mit 15 appendektomiert. Ja. Sie ist nicht Raucher. Sie trinke sehr selten Alkohol, nur am Wochenende zwei Gläser Wein. Hat die Patientin sonst Risikofaktoren? Ja. Familienanamnese, in der Familienanamnese einen Myokardinfarkt väterlicher Seite. Er leidet auch an arterieller Hypertonie. Bruder hat... Ihr Bruder? Der Bruder hatte Bypass-OP. Ihre Schwester leidet an Hyperlipidämie. Okay, also zwei Risikofaktoren bei Vater und Bruder, jeweils eine KHK. Myokardinfarkt beim Vater und ACVB-OP beim Bruder. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose ist linksseitige Herzinsuffizienz, aber als Differentialdiagnose käme stabile Angiopektoris und Arrhythmie in Betracht. Ja, okay. Ja. Mhm. Etwas in diesem Fall untypisch. Es ist ein Bauchdruck bei körperlicher Belastung. Ist ja nicht so typisch Angina pectoris, aber immerhin, es wird dazu gezählt. Und sie klagt über Tachykardie. Es ist die Frage, ob sie vielleicht auch eine absolute Arrhythmie hat, die sie noch gar nicht bemerkt hat. Ja. Werden die Untersuchungen ja zeigen. Und sie hat eine familiäre Vorbelastung durch Vater und Bruder. Sonst hat sie ja keine Risikofaktoren, sie raucht nicht. Und sie treibt, wie Sie gesagt haben, auch regelmäßig Sport sonst. Sport, ja. Gut, ja. Okay, also ich finde, Sie haben die Anamnese sehr systematisch und sehr ruhig erhoben. Ich hatte Probleme, Sie manchmal zu verstehen, Sie mich aber auch. Der Ton ist da schwierig gewesen. Bei der Schilderung vor dem Oberarzt haben Sie gleich gesagt, nicht die Patientin klagt über Oberbauchdruck bei Pectoris bei Belastung. Da haben Sie sozusagen schon eine gewisse Diagnose oder Symptomatik vorweggenommen. Also vielleicht ist es besser, wenn Sie zuerst sagen, die Patientin stellt sich bei uns vor mit belastungsabhängigen Oberbauchdruck und leichter Dyspnoe und Herzrasen seit einigen Tagen, sodass sie jetzt nur noch 1-2 Stockwerke steigen kann und auch keinen Sport. Vielleicht zu Anfang sagen, sie stellt sich mit Angina pectoris vor. Da würde ich erstmal vielleicht sagen, ein Oberbauchdruck und das nachher sagen, bei dieser Symptomatik muss man an eine Angina pectoris Symptomatik denken und differenzialdiagnostisch, aber Sie haben die Fachbegriffe, denke ich, sehr gut auch genannt, mit Tachykardie und Dyspnoe und Vertigo und das fand ich alles sehr gut, haben Sie gut umgesetzt von der Patientensprache in die das ist ja das Wichtige jetzt bei dem Training auch, dass Sie das auch für die Prüfung so machen. Und das, denke ich, haben Sie sehr gut gemacht. Danke. Gut. Aber wie gesagt, das mit dem Ton, das war nicht immer so einfach, aber für Sie ja auch. Sie haben mich ja auch wahrscheinlich nicht immer auf. Ja, Verwundung ist immer abgehakt, ja. Wann haben Sie denn Prüfung? Samstag. Samstag. Ja, ich hoffe, dass dann die Verstimmung mit dem Ton ich hoffe ist. Auch. Ja, ganz klar. Dankeschön. Ja. Herr Heiko. Gibt es noch differenzialdiagnostische Überlegungen? Sie haben abgefragt mit, oder das wurde ja von Ihnen befragt, mit Schluckbeschwerden, mit Refluxbeschwerden, das wurde ja alles verneint. Also es spricht, glaube ich, eher weniger für eine Magenursache dieser Beschwerden. Er hat keine gastrointestinalen Probleme, ja, Magen. Ja. Also insofern ist es auch wichtig, denke ich, eher auch ans Herz zu denken. Natürlich differenzialdiagnostisch auch andere Organsysteme mit in Betracht zu ziehen. Aber so ist, glaube ich, die Symptomatik relativ typisch. Belastungsabhängige Beschwerden, die nach Pause sich wieder bessern, aber dann schnell wieder auftreten, wenn sie sich belastet. Na? Ja. Ja, gut. Gut, ich denke mir, Sie werden die Prüfung am Samstag gut schaffen und wünsche Ihnen dafür alles Gute. Viel Erfolg für die Danke. Prüfung. Wir können in den nächsten 14 Tagen, weil ich nicht weiß, wo wir hinreisen, können wir in den nächsten 2 Wochen leider nicht trainieren. Aber dann wieder. Ist das schlimm? Frage an den Moderator. Ich verstehe nicht, nächste Woche? Nein, die nächsten 2 Wochen können wir uns nicht verabreden. Ja. Ne? Also erst wieder in 3 Wochen. Ja, okay. Ich kann... Es geht leider nicht anders. Ich kann diese Anamnesegespräche anfangen, sagen. Etwas sagen. Zum Beispiel Frau Panhorst hat sich bei uns wegen seit 3 Monaten Beştehender, Progredienter Stekender Epigastrial Schmerzen und Dyspnoe vorgestellt. Şöyle bizim sınavda buna şey yapıyorlar. Yani böyle uzun bir cümle istemiyorlar. Direkt er hat şu. Böyle yani. Deutsch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, Entschuldigung. Bei unserer Prüfung möchten Prüferin nicht so lange Sätze zu bilden. Wir müssen etwas kurze Sätze sprechen. Ja, ich bin ein Freund von kurzen Sätzen. Ja. Weil kurze Sätze sind nicht so gefährlich. Wenn Sie einen langen Satz machen, kann es passieren, dass die Konstruktion zu schwierig wird, zu kompliziert. Ja. Deswegen lieber kurze Sätze, bin ich ein Sympathisant von. Kurze Sätze ich etwas besser, man macht nicht so viele Fehler. Ja. Ja, ich denke, es wäre besser, Oberbauchschmerzen, ansonsten Oberbauchschmerzen, epigastrial Schmerzen. Ja, man kann vielleicht sagen, Frau Panhorst ist eine 54-jährige Patientin, die sich wegen belastungsabhängiger epigastrischer Druckschmerzen oder Druck im Oberbauch, im Epigastrium bei uns vorgestellt hat. Punkt. Nicht länger den Satz. Lieber dann einen neuen Satz machen. Okay. Ich glaube, es ist für die Prüfung besser. Ja, und Fernersehen der Patienten folgende die Begleitsymptome bei Schmerzen aufgefallen. Tachykardie, Dyspnoe, etwas Vertigo. Genau. Aber mit Schmerzen bei Begleitsymptomen und genau. Wichtig ist, glaube ich, dass die Grundrichtung ist belastungsabhängiger, okay, ja. Schmerz oder Druckschmerz und der bei Ruhe oder bei Pausieren sistiert dieser Schmerz. Also hört, ne? Stoppt der Schmerz. Da ist es ja nicht da. Ich habe einige Frage. Diese Patienten 3 Monate diese Symptome gibt, aber wir können zum Beispiel im Krankenhaus im Notfall Anamnesegespräche führen oder einen kurze Pause machen. Genau. Aber die Patientin hat ja gesagt auf Befragen, dass diese Beschwerden so ähnlich schon seit circa 3 Monaten bestehen, aber nicht so stark. Sie hat das gemerkt beim Joggen, beim Schwimmen, dass sie vielleicht nicht mehr so leistungsfähig ist oder nicht mehr so gut joggen kann. Und das hat sie bemerkt und dann ist das Prozess. Es ist nicht so ganz abrupt. Und deswegen, manche Patienten sind da sehr sensibel und spüren das, aber manche wollen es ja auch nicht wahrhaben, sie verdrängen es. Das ist das Problem. Gut, danke, ja, sehr. Dann würde ich jetzt sagen, tut mir leid, dass die Tonverbindung nicht so gut war. Vielleicht liegt es hier an dem Gewitter, was jetzt bald kommt. Ich weiß es nicht. Ja. Ich wünsche Ihnen eine gute Prüfung und dass wir uns dann in 3 Wochen wiedersehen. Ja?